Im Anfang war der Traum. Der Traum von neuen Horizonten. Man hielt die schöne Elisabeth Mallory für tot. Sie überlebte. Aber sie konnte nicht mehr stehen und nicht mehr gehen. In seinem von der Welt abgeschirmten Zimmer studierte Yves Cramer die lange unbeachteten Pläne für den Prototyp eines Raumschiffes mit Photonenantrieb. Es wird Zeit, dass Sie aufwachen. Dafür ist es zu spät. Es ist nie zu spät. Verstehen Sie nicht? Ich bin am Ende. Vollkommen am Ende. Cramer hat mich zerstört. Und jetzt schickt er Sie um. Motiviert durch Elisabeths Teilnahme stürzte sich Yves Cramer in einen kreativen Schaffensrausch. Doch seine Ungeduld war nichts im Vergleich zu der von Gabriel McNamara. Das dauert mir alles zu lange. Hier kommen Sie nicht weiter. Es ist einfach zu klein. Deshalb habe ich außerhalb der Stadt ein privates Forschungszentrum bauen lassen. 100.000 Leute. Es wird ein großes Raumschiff. Mit Ruheseelen, wo sie sich entspannen können. Platz ist da genug. Sie verstehen nicht. Die drehen durch. 1000 Jahre in einer Konservendose. Eine künstliche Sonne, eine künstliche Schwerkraft, ein künstlicher See. Für eine künstliche Menschheit. Nein, für eine neue Menschheit. Die Menschheit zu retten, indem man ein Raumschiff ins All schickt. So was kann sich nur ein Verrückter ausdenken. 5, 4, auf Wiedersehen, Mutter Erde. 2, leb wohl. 1, 0. Der Sternenschmetterling von Bernard Werber. Aus dem Französischen von Claudia Feldmann. Zweiter und letzter Teil. Bearbeitung Andreas Westphalen. Regie Jörg Schlüter. Und wo genau ist jetzt dein Zielplanet? Das soll eine Überraschung bleiben, bis zum Schluss. Jetzt lass doch mal die blöde Geheimniskrämerei, Eve. Schließlich geht es um das Schicksal der Menschheit. Die Enthüllung des tatsächlichen Ziels soll der letzten Generation der Reisenden an Bord des Sternenschmetterlings vorbehalten bleiben. Und wie soll sie es erfahren? Ein Tresor birgt das Geheimnis, Elisabeth. Und dieser Tresor wird sich erst in 1000 Jahren öffnen. Wir reisen mit 144.000 Menschen durchs All und erfahren erst im letzten Moment, wohin es überhaupt geht? Die letzte Generation ist die einzige, die damit was anfangen kann. Sofern sie sich überhaupt als würdig erweist. Und woher willst du wissen, ob sie würdig ist? Ich habe einen kleinen Intelligenztest eingebaut. Ein einfaches Rätsel. Und was ist das für ein einfaches Rätsel? Ich habe es dort in die Instrumententafel eingravieren lassen, damit es nicht verloren geht. Der Morgen endet damit, die Nacht beginnt damit und man kann es sehen, wenn man den Mond betrachtet. Großer Gott, auch noch ein astronomisches Rätsel. Das kann ja heiter werden. Und wo befindet sich der geheimnisvolle Tresor? Im Steuer, in der hohlen Innenachse. Ich habe den Tresor aus dem härtesten Metall anfertigen lassen. Und für den Fall, dass es irgendeinem neugierigen Kerl dennoch gelingt, das elektronische Schloss aufzubrechen, habe ich das Ganze mit einem Selbstzerstörungsmechanismus versehen. Dann wäre alles vorbei. Dann wäre das ganze Projekt letzte Hoffnung vergeblich gewesen. Es ist immer noch besser, als wenn irgendwelche Dummköpfe anderswo nochmal dieselben Fehler begehen. Wenn nur wieder dasselbe dabei herauskommt oder gar Schlimmeres, dann lassen wir es lieber ganz. Das Leben in dem Zylinder organisierte sich. Die 144.000 hatten sehr bald den Sand, den Kies, den Rasen und die Bäume verteilt. Sie schufen Hügel, Täler, Flüsse und Wälder und ließen die Tiere frei. Nun gab es 32 Kilometer künstlicher Erde. Im 24-Stunden-Rhythmus generierte eine Spezialuhr Tag, Dämmerung und Nacht. Willst du mal ans Steuer? Du weißt doch, dass sie mir nach unserem Prozess den Führerschein weggenommen haben. Ich darf weder ein Auto, noch ein Motorrad, noch einen Roller fahren. Und ich glaube kaum, dass sie bei Raumschiffen eine Ausnahme machen. Hör auf, wegzulaufen. Jedenfalls vor mir. Elisabeth stand auf und buxierte ihn sanft auf ihren Platz. Er ließ es geschehen. Sie zeigte ihm, wie er die beiden riesigen Flügel des Schmetterlings einstellen konnte, so dass die Mylarfolie prall gespannt blieb, ohne eine einzige Falte auf den Segelflächen. Dann nahm sie seine Hand. Ich will dich. Bitte sei vorsichtig. Angst, dass mein Körper nicht reagiert. Es ist schon so lange her. Sie versuchte aufzustehen und ging nackt und ohne Krücken ein paar Schritte, bevor sie sich wieder an der Wand abstützte. Eve. Schau nur! Schau nur! Eve! Das ist die therapeutische Wirkung der Liebe. Ich glaube, die Therapie werde ich noch öfter ausprobieren. Bald darauf brauchte Elisabeth Mallory nur noch einen Stock. Elisabeth und Eve beschlossen gemeinsam, ein Haus am See zu bauen. Heute ist dein Geburtstag, oder? Den hätte ich beinahe völlig vergessen, Gabriel. Wir sind im Weltraum. Das ändert die Wahrnehmung der Zeit. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Eve. Und danke, dass du uns träumen lässt. Dank der immensen Kraft des Lichts und des Nichts wurde der Sternenschmetterling immer schneller. Woher nimmst du die Gewissheit, dass die Menschheit da, wo wir in 1000 Jahren ankommen, überleben kann? Es gibt Momente, da muss man seiner Intuition mehr vertrauen als den Messgeräten. Und wenn du dich irrst? Dann haben wir es wenigstens versucht. Trotzdem, wenn ich mir vorstelle, wir sind wirklich ganz allein im Universum und es gibt nirgendwo eine andere Lebensform. Eine ganz schöne Verantwortung. Eve nahm einen Füllhalter und ein großes Buch heraus, dessen Seiten aussahen, als wären sie aus Pergament. Der neue Planet. Eine Gebrauchsanweisung. Was ist das? Die Anleitung, was zu tun ist, wenn wir dort ankommen. Naja, nicht wir natürlich. Unsere Nachfahren in 1000 Jahren. So weit denkst du jetzt schon? Ich denke weit in die Zukunft. Aber es fällt mir schwer, an die Gegenwart zu denken. Und bist du jetzt in der Gegenwart? Du holst mich in die Gegenwart zurück. Schließlich hatte der Sternenschmetterling seine endgültige Reisegeschwindigkeit erreicht. 2 Millionen Stundenkilometer. Im Innern des Zylinders waren aus den Samen Pflanzen und aus den Pflanzen Blätter, Früchte, Gemüse und Getreide geworden. 9 Monate später brachte Elisabeth Mallory ein kleines Mädchen zur Welt, das sie Elodie nannten. Merkwürdige Vorstellung, dass Elodie die Erde nie kennenlernen wird. Sie ist das erste Sternenkind, der erste Homo Stellaris. Sogar ihr Körperbau ist ein wenig anders. Wie du weißt, Adrien, ist die Schwerkraft hier höher als auf der Erde. Ihre Knochen werden stärker komprimiert. Also wird sie vermutlich etwas kleiner. Nach Elodie gab es noch viele weitere Geburten. Von den 144.000 Bewohnern des Schmetterlings lebten fast 3/4 als Paare zusammen, in einer weitgehend freien Bindungsform. Sie hießen Kinder der Sterne und waren Waisen mit 144.000 Eltern. Welche Lebewesen waren eigentlich damals bei deinem Wüstenexperiment die überlebensfähigsten, Adrien? Die Ameisen. Sie haben sogar die Strahlung nach Abwurf der Atombomben überstanden. Und hier, im Zylinder? Sieht aus, Eve, als wären auch hier die Ameisen die Sieger. Vielleicht können wir bei ihnen noch etwas lernen. Ja, die Ameisen sind gut. Aber die Ratten sind ebenfalls auf dem Vormarsch. Beide Arten sind typische Vertreter unterschiedlicher Evolutionsrichtungen. Solidarität bei den Ameisen, Egoismus bei den Ratten. Die Menschen befinden sich irgendwo dazwischen. Eve hatte in seinem Haus ein Terrarium mit einem großen Ameisenhaufen aufgestellt, und Jocelyn, die gewählte Bürgermeisterin von Paradiesstadt, zu sich geladen. Ich habe mir die Ameisen genau angesehen. Sie arbeiten nicht alle. Während ein Drittel sich ausruht, beschäftigt sich ein weiteres Drittel mit unnützen Dingen. Und ein Drittel arbeitet effizient. Dieses letzte Drittel korrigiert Fehler und sorgt dafür, dass die Gesellschaft funktioniert. Ich glaube, man könnte für die Schmetterlingsgemeinschaft dasselbe Prinzip einführen. Es ist nicht immer dasselbe Drittel, das arbeitet. Jeden Monat wird gewechselt. Diejenigen, die gearbeitet haben, ruhen sich aus oder beschäftigen sich. Diejenigen, die sich ausgeruht haben, arbeiten und so weiter. Die Dreierregelung ließe sich genauso auf die Produktion übertragen, auf den künstlerischen Bereich, die Industrie und die Landwirtschaft. An diesem Tag tat Yves Cramer etwas, das er sich schon lange nicht mehr gegönnt hatte. Er machte einen ausgiebigen Spaziergang, um sich die Bereiche anzusehen, in die er nur selten kam. Yves hob einen Apfel auf, der vom Baum gefallen war. Nach einem ganzen Leben mit bestrahltem und gespritztem Obst hatte er vergessen, dass Äpfel auch Würmer haben und faulen konnten. Er kam am Kräuterladen vorbei. Es duftete herrlich nach Thymian, Salbei, Bohnenkraut und Heilkräutern. Sie hatten es sogar geschafft, ohne Medikamente auszukommen. Jeder bekam, was er benötigte. Geld und Eigentum gab es nicht. Türen standen offen, Wohnungen hatten keine Schlösser. Alles funktionierte auf Vertrauensbasis. Dann stieg Yves auf den Hügel, setzte sich an die Quelle des Flusses und blickte von oben auf Paradiesstadt hinunter. Er blieb bis zum Abend, um sich das langsame Verlöschen der künstlichen Sonne und das Auftauchen der ersten Glühwürmchen anzusehen. Doch mit einem Schlag geriet die nahezu vollkommene Idylle ins Wanken. Ein Betrunkener hat mit einem Küchenmesser seine Ex-Freundin erstochen. Alkohol und Eifersucht reichen also aus, um unser friedliches Paradies zu zerstören, Gabriel. Wie kommt es, dass wir das destruktive Potenzial dieses Kerls nicht schon beim Auswahlverfahren bemerkt haben? Es ist einer der Bäcker. Ein liebenswürdiger, fleißiger und motivierter Mann. Er war immer sehr umgänglich, von Anfang an. Das hat uns gerade noch gefehlt. Ich hab's euch gesagt. Der menschliche Faktor ist das Schwierigste an dem ganzen Projekt. Verdammt nochmal, warum? Warum? Wo ist der Bäcker jetzt, Jocelyn? Bei sich zu Hause, unter Bewachung. Er ist fix und fertig. Wir können ihn nicht freilassen und ihm vergeben. Das würde bedeuten, dass man in Paradiesstadt ungestraft töten kann. Wir können ihn aber auch nicht hinrichten, denn dann würden wir nach dem Motto Auge um Auge, Zahn um Zahn verfahren. Ich schlage vor, wir berufen ein Volksgericht. 12 Personen per Losverfahren ausgewählt. Und so wurde es gemacht. Das Gericht stimmte für eine Gefängnisstrafe. Und die Bewohner des Schmetterlings bauten einen abgeschlossenen Ort, wo der Verurteilte untergebracht wurde. Doch dieses erste Verbrechen hatte das Gefühl der kollektiven Unschuld zerstört. Wir müssen eine Verfassung aufstellen. Festlegen, was verboten ist und welche Strafen für jedes Vergehen und jedes Verbrechen vorgesehen sind. Strafen? Und wer soll die dann umsetzen? Die Polizei. Wir brauchen eine Polizei. Es ist zu riskant, weiter allein auf die positive Motivation der Leute zu vertrauen. Wir müssen die Angst vor Strafe hinzufügen, sonst bricht nach und nach alles zusammen. Und wir enden in der Barbarei. Was hast du denn geglaubt, Jocelyn? Dass die nächsten 1000 Jahre nur noch Friede, Freude, Eierkuchen herrschen? Ja, das hatte ich gehofft. Ich bin furchtbar enttäuscht. Ich dachte, ohne Geld, ohne Privateigentum, ohne Ehe, ohne Alkohol, ohne Steuern und ohne Regierung und dafür mit dem Bürgersinn eines jeden Einzelnen würde es funktionieren. Warum landen wir immer wieder in denselben alten Mustern? Weil der Mensch sich nicht so leicht verändern lässt. Es ist Zeit, hätte ich gesagt, auf die Erde zurückzukommen. Wir sind schließlich nur Menschen. Wir brauchen einen Rat der Weisen, um die Verfassung aufzustellen. Das schaffen wir nicht zu fünft. Also ein Parlament. Was noch? Ein Gefängnis. Mit mehreren Zellen. Vielleicht 100. Wird nicht allein die Tatsache, dass es leere Zellen gibt, dazu verführen, sie zu füllen? Ich habe den Eindruck, wir begeben uns da auf alte, ausgetretene Pfade, die immer schon in eine Sackgasse geführt haben. Ich war Anarchist. Ich habe immer von einer Welt ohne Polizei und ohne Regierung geträumt. Das ist eine Utopie, Eve. In der Realität profitieren von einer gesetzlosen Gesellschaft nur die Betrüger und die Machtgierigen, die dann mit Hilfe von Gewalt den anderen ihr eigenes Gesetz aufzwingen. Gut. Wir müssen also eine Regierung aufstellen. Eine andere Möglichkeit sehe ich nicht. Und eine Verfassung erarbeiten. Und hier die ersten Punkte der Verfassung von Paradiesstadt. Erstens, es ist verboten, jemanden zu töten. Zweitens, es ist verboten, jemanden zu verletzen. Drittens, es ist verboten, jemandem Gewalt anzutun. Viertens, es ist verboten, Dinge mutwillig zu zerstören. Fünftens, es ist verboten, andere zu bestehlen. Das gibt's doch gar nicht! Boykottiert Paradiesstadt! Das ist der Team Vanderbilt! Brecht die Flucht nach vorne ins Nichts auf! Was macht die denn da? Kehrt mit unserer Befreiungsgruppe zur Erde zurück! Wie ist die an Bord gekommen, ohne dass wir es bemerkt haben? Schnell, wir müssen versuchen, das Fernsehstudio wieder zurückzuerobern! Vor dem Eingang des Fernsehsenders prügelte sich eine Menschenmasse. Eva fassungslos über den Anblick, der sich ihm bot. Das Getümmel um sie herum wurde immer gewalttätiger. Die Anführer schienen in der Überzahl zu sein. Von allen Seiten kamen weitere Leute herbeigeradelt und man konnte nur hoffen, dass es überwiegend Loyalisten waren. Sofort waren Jocelyn, Adrien und Eve von feindseligen Aufrührern umringt, die sie mit improvisierten Waffen bedrohten. Eve bekam es mit der Angst zu tun, da tauchte Gabriel McNamara mit Verstärkung auf. Der Industrielle schwang ein hölzernes Nunchaku. Es gelang Gabriel, eine Lücke in die Menge der Verschwörer zu schlagen. Sie versuchen, ins Cockpit einzudringen! Schnell! Beeilt euch, kommt! Beeilt euch, schnell! Die Verschwörer stürmten bereits auf die Terrasse. Sie brachen die Tür auf, die den Rumpf des Schmetterlings mit dem Kopf verband. Gabriel und Eve schafften es, sich durch das Kampfgetümmel zu drängen und standen plötzlich Satine und etwa 100 Bewaffneten gegenüber, die durch den Gang zum Kopf des Schmetterlings vordringen wollten. Jetzt ist es zu spät. Ihr seid allein hier und wir sind über 100. Satine, warum sabotierst du ein Projekt, an dessen Umsetzung du früher selbst mitgearbeitet hast? Das Medikament erzeugt die Krankheit, das Gesetz erzeugt den Verstoß, das Gefängnis erzeugt die Verbrecher. Die Verfassung erzeugt die Revolution! Trotzdem werfen wir jetzt nicht einfach alles hin! Ich sag dir mal was, Eve. Der Sternenschmetterling funktioniert nur so lange, wie alle Passagiere mitmachen. Und mir ist klar geworden, dass das Ganze völlig widersinnig ist. Der Mensch ist dazu geschaffen, auf der Erde zu leben. Nicht in einer Konservendose, die 1000 Jahre im All vor sich hingammelt. Es ist nie zu spät, seine Irrtümer einzusehen. So drehen wir um und alles kommt wieder in Ordnung. Du kannst den Schmetterling nicht navigieren. Das kann nur Elisabeth. Warum, wenn ich fragen darf? Die Instrumente laufen alle über den Computer und ohne den Code kommt niemand in das Navigationssystem hinein. Du lügst! Das ist doch nur ein Bluff! Probier's aus! Egal! Dann fliegen wir eben mit der Mücke zurück, der Raumfähre. Ich weiß genau, wo sie sich befindet, weil ich an der Anfertigung der Pläne mitgearbeitet habe. Und es würde mich sehr wundern, wenn die mit einem Computercode gesichert wäre. In dem Moment zielte Gabriel McNamara mit seinem Nunchaku auf das Kinn der Rebellen. Doch Satine rief den Schlag aus und stieß ihm ein Messer. Tut mir leid, aber du hättest mich nicht angreifen sollen. Die Unruhen hatten nur wenige Stunden gedauert. Gabriel McNamara war schwer verletzt und Satine war es tatsächlich gelungen, die Raumfähre in Gang zu setzen. Ein gutes hat das Ganze zumindest. Satine hat uns die Unzufriedenen vom Hals geschafft. Aber wir haben jetzt ein handfestes Problem. Uns fehlt die Raumfähre. In der Tat. Ohne sie können wir nicht landen. Dann müsst ihr eine neue bauen. Aber wir haben hier gar nicht die technischen Mittel dazu. Stimmt. Aber ihr habt eine Menge Zeit. Euch wird schon was einfallen. Innerhalb eines Jahrtausends kann man jedes Problem lösen. Danke, dass du mir diesen Traum geschenkt hast. Am nächsten Tag wurde der Milliardär beerdigt. Auf Yves Anweisung wurde auf seinem Grab ein Olivenbaum gepflanzt. Was können wir tun, damit so etwas nie wieder passiert? Ich weiß, es werden immer wieder Zweifel auftauchen. Und ihr werdet immer wieder Sehnsucht nach unserem Heimatplaneten verspüren. Aber jetzt sollte der Abschied von Gabriel McNamara auch zum Symbol des endgültigen Abschieds von unserer irdischen Vergangenheit werden. Unsere Zukunft liegt vor uns, nicht hinter uns. Sollte es immer noch welche unter euch geben, die lieber umkehren möchten, so sollten sie sich jetzt melden oder für immer schweigen. Niemand von den verbliebenen 143.881 Passagieren hob die Hand. Alle waren bewegt, durchdrungen von dem Gefühl, das Experiment der menschlichen Existenz noch einmal ganz von vorn zu beginnen. Ich finde, wir sollten die Vergangenheit endgültig hinter uns lassen. Deshalb schlage ich vor, wir legen alle unsere alten Namen ab. Von nun an habt ihr keinen Familiennamen mehr. Diejenigen mit gleichen Vornamen bekommen eine Nummer. Die Nummerierung erfolgt in der Reihenfolge, in der jeder im Erfassungszentrum erscheint. Als die 143.881 sich an diesem Abend schlafen legten, träumten sie nicht mehr von der Vergangenheit, sondern von der Zukunft. Sie waren die Homo Stellaris des Jahres Null der neuen Zeitrechnung. In 2 Jahren dürfte Mücke 2 einsatzbereit sein. Das passt genau, denn zu dem Zeitpunkt passieren wir den letzten Planeten unseres Sonnensystems. Mit der Raumfähre können wir dort landen und nach weiteren Metallen suchen, um Mücke 3 zu konstruieren. Die wird dann groß genug, um alle aufzunehmen. Erzähl mir bitte keine Geschichten. Ich habe selbst mit den Ingenieuren von Mücke 2 gesprochen. Der letzte Planet unseres Sonnensystems enthält keine Metalle. Er besteht nur aus Gasen. Mit der Zeit findet sich immer eine Lösung. Ich habe schon verstanden, was du sagen wolltest. Wir haben eine Raumfähre für 2 Personen und sonst nichts. Das ist die ganze Wahrheit. Ja. Und wie läuft das Leben in Paradiesstadt? Du solltest das Cockpit mal wieder öfter verlassen. Im Südbereich nehmen die Pflanzen ein wenig Überhand. Lianen, Farne, Efeu überwuchern alles. Ich habe da so eine Theorie, was die Pflanzen betrifft. Ich glaube, dass sie sich an den Menschen rächen. Nehmen wir doch mal nur den Tabak, Wein, Marihuana, Opium. Und die Passagiere? Jocelyn 1 ist ein bisschen autoritär geworden, aber mir scheint, das gibt den Leuten eher ein Gefühl von Sicherheit. Ich habe gehört, sie hat das Gefängnis vergrößern lassen. Wir haben im Moment 15 Häftlinge. Weswegen sitzen sie? Mord. Die meisten Fälle waren Verbrechen aus Leidenschaft. Liebe, Eifersucht, Verrat. Bei 3 Fällen ging es allerdings um Glücksspiel. Glücksspiel? Yves 1 betrachtete sie und staunte wieder einmal darüber, dass er nach so vielen Jahren immer noch so verliebt in sie war. Ein Leben mit jemand anderem hätte er sich nicht vorstellen können. Für dich oder für Elodie würde sogar ich töten, wenn es sein müsste. Liebe lieber für uns. Ich habe nämlich eine gute Nachricht für dich. Oder vielmehr 2. 6 Monate später brachte Elisabeth 1 Zwillinge zur Welt. Doch bei der Geburt gab es Komplikationen und der Arzt konnte die Blutung nicht zum Stillstand bringen. Er vermutete, dass die beiden Kinder beim Hinausdrängen den alten Beckenbruch vom Autounfall wieder geöffnet hatten. Meine Zeit ist abgelaufen. Jetzt ist es an dir, dich um unsere Kinder und Kindeskinder zu kümmern. Gib das Geheimnis deines Rätsels an sie weiter, damit sie wissen, wo sie landen. Psst, ruh dich aus. Weißt du, Eve, ich sterbe glücklich. Danke, dass du mich aufgeweckt hast. Wenn auch auf etwas rabiate Weise. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Auf Wunsch von Eve 1 wurde auf das Grab von Elisabeth 1 ein Apfelbaum gepflanzt. Nach ihrem Tod verließ Eve 1 das Haus nicht mehr. Er schrieb den ganzen Tag an seinem Buch »Der neue Planet«, eine Gebrauchsanweisung, und an seinem Logbuch. Der Sternenschmetterling passierte den letzten Planeten des Sonnensystems. Allen war bewusst, dass sie nun mindestens 900 Jahre durch das Nichts reisen würden. Eine Woche, ein Monat, ein Jahr, 10 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre. Elodie 2, um das Passwort zu finden, mit dem der Tresor aufgeht, muss man ein Rätsel lösen. Der Morgen endet damit, die Nacht beginnt damit und man kann es sehen, wenn man den Mond betrachtet. Außerdem gibt es das Logbuch. Darin ist die Geschichte vom Start unseres Projekts beschrieben. Und der neue Planet, eine Gebrauchsanweisung. Ein Handbuch, das nützlich sein wird, wenn unser Projekt sein Ziel erreicht. Und dann habe ich noch ein drittes Buch verfasst. Die Enzyklopädie der alten Welt. Es enthält die physische und technische Beschreibung der Erde, die Namen der Tiere, deren Embryos in den Röhrchen eingefroren sind. Außerdem ein ausführliches Lexikon der alten Sprache. Übrigens dieselbe, die wir heute noch benutzen, Elo. Es ist ein Versuch, so viel Wissen wie nur möglich festzuhalten. Denn sonst wird es sich mit der Zeit verlieren. Was für eine unglaubliche Macht in diesem Buch liegen muss. Ja. Und was für eine unglaubliche Macht die Dummköpfe besitzen, die das Wissen der Bücher vergessen. Deshalb darf man es auch nicht einfach irgendwem in die Hände geben. Du musst es verstecken. Wo denn? Versteck die Gebrauchsanweisung, das Logbuch und die Enzyklopädie in einem Hohlraum im Stamm des Apfelbaums, der auf dem Grab deiner Mutter wächst. Aber dann finden die Leute in 1000 Jahren sie doch nicht. Keine Sorge. Ich habe bereits einen Hinweis in den Tresor gelegt, wo sie zu finden sind. Du musst wissen, wir hatten keine andere Wahl. Unsere letzte Hoffnung war die Flucht. Du darfst niemals, wirklich niemals zulassen, dass die Sehnsucht nach der Erde wieder aufkommt. Ihr müsst vorwärts gehen, ohne euch umzusehen. Versprichst du mir das, Elo? Ich werde für die Zukunft leben, Vater. Nicht für die Vergangenheit. Versprochen. Das ist gut, Elo. Und eins noch. Gib all deinen Kindern einen Namen, der mit EL beginnt oder endet. Im Gedenken an Elisabeth. Ich möchte, dass sie niemals vergessen wird. Elodie II beerdigte ihren Vater neben ihrer Mutter. Auf sein Grab pflanzte sie einen Aprikosenbaum. Der Kalender besagte 60. Jahr, 5. Monat, 13. Tag. Da tauchte ein gewisser Luke 66 auf. Beinahe hätte er die Macht übernommen. Doch Elo 2, die mittlerweile 60 Jahre alt war, schaffte es schnell, eine Gegenarmee aufzustellen. Paradiesstadt war im Krieg. Dieser erste große Konflikt forderte mehrere 10.000 Tote. Schließlich schlossen die beiden Anführer erschöpft Frieden. Auf die Metzeleien folgten die Geburten. Auf das Lockere das Strenge. Auf die Ruhe die Raserei. Auf die Anarchie die Diktatur. Auf die parlamentarischen Regierungen die Autoritären. Auf die Weisen die Tyrannen. Im Jahr 1000 der neuen Zeitrechnung herrschte im Zylinder durch Zufall gerade Frieden. Die drei Lichtpunkte waren immer noch vor ihnen. Doch der Stern, der laut der Überlieferung von Eve 1 in ihrer Mitte erscheinen sollte, zeigte sich weder auf den Teleskopen noch auf den Radioteleskopen des Raumseglers. Im Jahr 1005 gab es einen neuen Krieg, eine neue Diktatur, eine neue Revolution und einen neuen Frieden. Niemand kümmerte sich mehr darum. Im Jahr 1251 lag der Rumpf des Sternenschmetterlings in trübem Dämmerlicht. Von den 120 Elementen der künstlichen Sonne funktionierte nur noch ein einziges. Von den ursprünglichen 144.000 Passagieren waren aufgrund der Krankheiten und Kriege nur noch 5 übrig. Da ist ein Sonnensystem im Blickfeld. Die letzten Überlebenden lebten als Jäger und Sammler in den Ruinen von Paradiesstadt. Wirklich, Nikola 55, ein Sonnensystem? Was sollen wir tun? Na hinfliegen, Elisabeth 15, was sonst? Aber da sind doch zig Planeten rund um diesen Stern. Meine Mutter hat mir ein Geheimnis verraten, das sie von ihrer Mutter hatte und die wiederum von ihrer Mutter. Die genaue Angabe des Planeten liegt in einem Tresor in der hohlen Innenachse des Steuers. Um ihn zu öffnen, muss man ein Rätsel lösen. Der Morgen endet damit. Die Nacht beginnt damit. Und man kann es sehen, wenn man den Mond betrachtet. Das muss ein Rätsel aus der alten Zeit sein. Der Mond war doch der Planet, der um diese Erde kreist, oder nicht? Diese Erde. Keiner von ihnen wusste noch, woher sie kamen. Ihre einzige Erinnerung waren die vagen Erzählungen ihrer Eltern, die diese ihrerseits von ihren Vorfahren gehört hatten. Also, am Ende des Morgens ist es Mittag. Und am Anfang der Nacht? Der Buchstabe N. Was? Der Morgen endet damit, weil es der letzte Buchstabe des Wortes ist. Die Nacht beginnt damit, weil es der erste Buchstabe des Wortes ist. Und wenn man das Wort Mond betrachtet, kann man den Buchstaben N in der Mitte sehen. Ja, richtig. Genau. Super. Sie drückten einfach auf die beiden Buchstaben N des berühmten Mottos »Die letzte Hoffnung ist die Flucht«, das in den Tresor eingraviert war. Nach dieser Karte ist es der dritte, ausgehend von dem Stern in der Mitte. Das junge Mädchen hatte plötzlich das Gefühl, dass das Universum schon vor langer Zeit die Fäden gezogen hatte, damit sie 5 genau in diesem Moment an diesem Ort ankamen. Seht mal, da steht etwas auf der Rückseite. Das Wissen ist im Baum. Ohne das Wissen ist die Landung sinnlos. Aber um es zu finden, muss man sich an die mit dem blauen Blick und dem Wind im roten Haar erinnern. Warte mal, das hat Eve 1 geschrieben. Ja, bestimmt ist damit seine Frau gemeint, Elisabeth 1. Elisabeth 1 war eine der ersten, die gestorben ist. Also muss das einer der ältesten Bäume sein. Unter den ältesten Bäumen entdeckten sie eine kleine Gruppe. Einen Birnbaum, einen Olivenbaum, einen Aprikosenbaum und einen Apfelbaum. Das Wissen ist im Baum. Also müssen wir im Stamm suchen. Sie machten sich daran, die 4 Bäume zu fällen. Dann zersägten sie in Stücke. Hier, in dem alten Apfelbaum! Alle waren beeindruckt von diesen über 1000 Jahre alten Relikten. Ganz verstaubt. Vielleicht werden eines Tages Menschen dieses Buch aufschlagen und diese Worte lesen. Sie sollen wissen, dass wir unseren Heimatplaneten nur deshalb verlassen haben, weil es keine Chance mehr gab, ihn zu retten. Als erstes müsst ihr wissen, dass im Sternenschmetterling eine Raumfähre für die Landung versteckt ist. Eine Raumfähre? Eve 1 hat aber auch an alles gedacht. Er muss eine Ewigkeit gebraucht haben, um das aufzuschreiben. Eine regelrechte Enzyklopädie des Wissens. Hey, da steckt etwas zwischen den Seiten. Was? Ein Schlüssel. Am nächsten Tag entdeckten sie, dass der Schlüssel in ein Schloss im Ersatzteillager passte. Als sie ihn herumdrehten, glitt eine falsche Wand zurück. Und in der Kammer dahinter war die Raumfähre verborgen. Sie bestand aus einem Cockpit mit 2 Sitzen und einem Laborraum. Keimschalen und Brutkästen. Ich nehme an, die sind dazu da, Eier zu befruchten und reifen zu lassen. Auf diese Weise kann man neues Leben erschaffen. Es gibt nur ein Problem. Offenbar ist die Raumfähre nur für 2 Leute vorgesehen. Nach dem, was hier steht, reicht der Sauerstoffvorrat nur für 2. Und mehr kann das Ding auch nicht tragen. Hm. Da wir nur ein Mädchen unter uns haben, ist schon mal klar, dass Elite dabei ist. Ja, sonst geht's da drüben ja nicht weiter mit der Menschheit. Ja, dann müssen wir eben einen von uns auswählen. Sie verstummten, da ihnen bewusst wurde, dass die übrigen im Zylinder des Sternenschmetterlings sterben würden. Derjenige, der mit Elite zu dem neuen Planeten aufbricht, wird ihr Lebensgefährte sein. Also wäre es vielleicht das Naheliegendste, Sie zu fragen, wer es sein soll. Elisabeth 15 trat auf die Männer zu und musterte sie eingehend. Du. Das Schicksal der Menschheit lag nun in der Hand zweier Heranwachsender von 17 und 18 Jahren. Hast du Angst? Na klar. Du etwa nicht? Mir ist, als hätte ich 1 Milliarde Seelen in meinem Blut. Dunkle Kugel des fremden Planeten kam immer näher. Und wenn wir das einzige Raumschiff sind, das von der alten Erde aufgebrochen ist? Dann bleibt das Universum leer. Alles geht wieder zum Nichts zurück. Die goldenen, lichtüberfluteten Flügel glitten auf ihr endgültiges Ziel zu. Es gibt eine Atmosphäre, das ist schon mal positiv. Vor ihren staunenden Augen zeichnete sich der immer größer werdende graue Umriss des fremden Planeten ab. Ich habe kein gutes Gefühl. Wir müssen Eve 1 vertrauen. Bist du bereit? Der plötzliche Luftwiderstand brachte alles zum Vibrieren. Plötzlich fiel einer der Reaktoren aus und die Mücke verlor an Höhe. Schnell, setz deinen Helm auf. Da unten ist eine Insel. Versuch, die Insel zu erreichen. Ja, mach ich doch. Sie blickten sich auf dem fremden Planeten um. Alles war grau. Elisabeth stand als Erste auf. Ihre Beine zitterten. So, das hätten wir geschafft. Adrian beschloss, versuchsweise den Helm abzunehmen. Zu Elisabeths großer Überraschung schien er nach anfänglichen Schwierigkeiten normal atmen zu können. Nimm deinen Helm ab! Das kommt daher, dass wir im Zylinder nur gefilterte Luft hatten. Das hier ist die wilde, echte Luft eines Planeten. Ja, da ist alles Mögliche drin, aber man kann es einatmen. Am nächsten Tag machten sie sich daran, ihre Umgebung zu erkunden. Hast du das gehört? Nicht zu fassen. Also gibt es hier Leben. Du meinst Außerirdische? Sicherheitshalber kauerten sie sich hinter einen Felsen und lugten vorsichtig aus ihrem Versteck. Ein grünliches, ungefähr 5 Meter hohes Ungeheuer trottete direkt auf sie zu. Er wird unseren Geruch wittern. Wir sind zu klein. Schließlich blieb das Ungeheuer stehen und schnüffelte. Verdutzt wich das Ungeheuer einige Schritte zurück und ergriff dann die Flucht. Nach einer Weile entdeckten sie noch weitere Ungeheuer. Die meisten von ihnen gingen auf allen Vieren. Das sind... Das sind Dinosaurier. Was? Dinosaurier. Naja, jedenfalls sehen sie so aus wie diese Tiere in diesem Buch von Eve. Ein Schatten floh in schnellem Tempo durch das Gebüsch. Auf dem Boden waren die Spuren von zierlichen Pfoten zu sehen. Es gibt also auch kleinere Dinosaurier. Die können wir jagen. Die auch essbar sind? Die beiden kehrten zur Mücke zurück. Adrian holte seinen Bogen und machte sich auf die Jagd. Elisabeth zog es vor, bei der Raumfähre zu warten. Wenig später kam Adrian zurück, einen Dinosaurier von etwa 1 Meter Größe über der Schulter. Wir brauchen noch gar nicht, dass wir es geschafft haben. Ich auch nicht. Eine Reise von 1251 Jahren. Und Tausende von Leben. Und am Ende sind ausgerechnet wir zwei hier gelandet. Weißt du, was das ist? Urin? Alkohol. Boah, das stinkt. Ja, komm. Hey, was machst du da? Du hast mich doch ausgewählt, oder? Nein, ich habe keine Lust. Ja, warum denn nicht? Beweise mir erstmal, dass du mich respektierst, bevor wir einen Schritt weitergehen. Ich könnte dich auch vergewaltigen, weißt du? Das fängt ja gut an. Ach, gerade noch mal, Elit. Am nächsten Tag machte sich Adrien erneut auf die Jagd. Es war ein Kinderspiel, da die Dinosaurier, die Kleinen wie die Großen, sich dem unbekannten Wesen oft ganz unbefangen und neugierig näherten. Dann fingen sie an zu niesen und es war nicht weiter schwierig, sie zu erlegen. Das ist lecker. Findest du? Freut mich, dass dir schmeckt. Hast ganz schön Glück gehabt, dass ich dich gewählt habe. Hast du ja noch gar nicht. Wirklich gewählt hast du mich erst, wenn du mit mir schläfst. Das ist also das Einzige, worum es dir geht. Sex. Ach, ihr Männer seid doch alle gleich. Und an nichts anderes denken. Am nächsten Tag beschlossen die beiden Erdlinge, sich eine Art Baumhaus zu bauen. Bald entwickelte sich ein fester Tagesablauf. Adrien brach morgens zur Jagd auf und kam kurz vor dem Mittagessen zurück. Ich finde immer mehr tote Dinosaurier. Sieht aus, als hätte sie irgendeine Krankheit erwischt. Außerdem hört man sie überall im Wald niesen und husten. Ich glaube, ich weiß, was das ist. Die Krankheit sind wir. Wahrscheinlich haben wir sie mit einer Art Grippe oder Erkältung angesteckt, die für sie tödlich ist. Wahrscheinlich hast du recht. Was können wir tun? Ja, jetzt gar nichts mehr. Die Bakterien verbreiten sich von ganz allein. Das Einzige, was wir versuchen können, ist, hier die Flora und Fauna der Erde anzusiedeln. Die müsste ja immun gegen die irdischen Krankheitserreger sein. Eve 1 hatte offenbar denselben Gedanken. Deshalb hat er auch das kleine Labor in die Raumfähre eingebaut. Also müssen wir darin die Samen und Eier keimen lassen. Was ist? Warum siehst du mich so an? Nee, keine Angst. Ich hab's aufgegeben, mit dir schlafen zu wollen. Na also, endlich wirst du vernünftig. Das erspart uns eine Menge Kummer. Wir werden einfach ganz friedlich zusammenleben. Wie Freunde. Okay? Mal schauen. Auf jeden Fall wie Nachbarn. Ich bin froh, dass du es endlich akzeptierst. Noch am gleichen Abend schliefen sie miteinander. Die Erschaffung neuen Lebens erwies sich als anspruchsvolle Aufgabe. Sie begannen, die befruchteten Tiereier von der alten Erde in den Brutkästen heranreifen zu lassen. Adrien und Elisabeth hatten sich in ihrem Baumhaus nach und nach aneinander gewöhnt, lebten relativ friedlich vor sich hin und schliefen in einem gemeinsamen Bett. Bis eines Abends, 2 Jahre nach ihrer Ankunft. Mir reicht's! Ich hab genug! Was ist denn jetzt schon wieder? Jedes Mal, wenn wir miteinander schlafen, liege ich unten. Was passt dir daran nicht? Ich will nach oben. Du erdrückst mich, wenn du auf mir liegst. Ist mir egal, was du willst. Wir machen so weiter, wie wir es immer gemacht haben. Anders habe ich keine Lust. Und was ist mit meiner Lust? Och, jetzt fang doch nicht nochmal damit an. Ich habe gesagt, was ich zu sagen hatte. Entweder wir tauschen oder wir lassen's. Kommt überhaupt nicht in Frage. Ich weiß genau, warum du so unzufrieden bist. Der Punkt ist gar nicht, dass du unten liegst, sondern dass wir es nicht schaffen, ein Kind zu kriegen. Spinnst du? Wie kommst du denn da drauf? Ja, du bist unfruchtbar, meine liebe Elit. Ja, seit 2 Jahren schlafen wir miteinander und wir erschaffen alle möglichen Insekten, Vögel und Säugetiere, aber du bist nicht imstande, mir einen Sohn oder eine Tochter zu schenken. Ja, wahrscheinlich stimmt bei dir irgendwas nicht. Ach, du mieser Kleiner. Boah, mir reicht's. Ich gehe. Ja, wohin denn? Wir zwei sind ganz allein auf diesem Planeten. Schon vergessen? Lieber lebe ich allein als mit so einem Mistkerl wie dir. Hätte ich doch damals lieber einen von den anderen genommen. Außerdem ist überhaupt nicht gesagt, dass es an mir liegt. Die Zeit verging. Adrien wusste nicht, wo Elisabeth sich niedergelassen hatte, aber ab und zu sah er ihre Fußspuren. Eines Tages folgte er ihnen und kam zu einer Höhle, aus der Rauch aufstieg. Aber er ging nicht zu ihr. Er war überzeugt, dass es nur eine von ihren Launen war. Doch sie kam nicht zu ihm zurück. Als er nach 3 Monaten schließlich mit einem Blumenstrauß bei ihr auftauchte, um die Verhandlungen wieder aufzunehmen, stieg kein Rauch mehr aus der Höhle auf. Er rannte hinein und fand sie zu seinem Entsetzen leblos am Boden. Sie war von einer Schlange der alten Erde gebissen worden Und das Schlimmste war, dass ihr Bauch sich wölbte. Elisabeth war mindestens im 4. Monat schwanger. Adrien brauchte sehr lange, um sich von diesem Verlust zu erholen. Mehr noch als die junge Frau beweinte er seine Einsamkeit. Er begann zu trinken. Nach einem Jahr fing er an, mit sich selbst zu reden. Nachdem er erst mit sich selbst und dann mit seiner verstorbenen Gefährtin geredet hatte, beschloss er, einen Dialog mit dem Erfinder des Projekts zu beginnen, Eve 1. Hey! Hallo! Hey, hallo, Eve! Hörst du mich, ja? Eve! Eve, ich will nicht sterben. Ich will doch nicht, dass dein Projekt den Bach runtergeht. Vielleicht sind sie auf der alten Erde schon alle tot. Vielleicht sind sie im Sternschmetterling auch alle tot. Vielleicht bin ich der letzte Mensch. Der allerletzte, aber ich will nicht im Suff enden oder verrückt werden und einfach krepieren. Ich will nicht sterben. Eve, hörst du? Ich will nicht sterben. Sag mir doch, was ich tun soll, verdammt nochmal. Es ist verdammt nochmal deine Pflicht, mir zu helfen. Sonst bist du ein Nichtsnutz und dann kannst du mich mal. Hast du gehört? Am nächsten Morgen hatte er die Antwort. Es war ganz einfach. Er suchte in der Kühltruhe mit den zahllosen Reagenzgläsern, bis er eines fand, auf dessen Etikett in winzigen Buchstaben Homo sapiens stand. Nach einigen Recherchen entdeckte er, dass man die Zellteilung, wenn sie sich nicht von allein einstellte, fördern konnte, indem man Stammzellen aus dem frischen Knochenmark eines Tieres derselben Art hinzugab. Der einzige Träger frischen menschlichen Knochenmarks auf diesem Planeten war er selbst. Er beschloss, das Knochenstück aus dem Körperbereich zu nehmen, wo es ihm hoffentlich am wenigsten Beschwerden bereiten würde, aus den Rippen. Die Operation war ein Gemetzel. Es dauerte endlos, bis er wieder zu Bewusstsein kam. Schließlich schleppte er sich zum Mikroskop, wählte einige gesunde Zellen aus und injizierte sie genau, wie es in Eves Buch beschrieben war, in die menschliche Eizelle. 9 Monate später war ein gesundes Kind herangewachsen. Willkommen auf der neuen Erde, Eya. Ich bitte dich nur um eins, meine Kleine. Nenn mich niemals Papa. Wie sich bald zeigte, war Eya ein ausgesprochen intelligentes Kind. Ihre einzige Schwachstelle war das Gehör. Manchmal verstand sie einzelne Worte falsch oder sprach sie falsch aus. Und besonders häufig passierte das bei Namen. Die Jahre vergingen. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Eya. Eya war 9 Jahre alt geworden. Was wünschst du dir? Am allerliebsten hätte ich eine Geschichte. Oh, Adan, bitte, bitte, erzähl mir noch mal die Geschichte von unseren Vorfahren. Nicht Adan, Adrien. Also gut, hier kommt dein Geburtstagsgeschenk. Es war einmal, vor langer, langer Zeit und sehr weit weg, eine andere Welt. Aber die Menschen dort waren sehr aggressiv. Sie vermehrten sich hemmungslos und töteten einander genauso hemmungslos. Sie dachten nicht über die Folgen ihrer Handlungen nach. Sie vergifteten das Wasser und die Luft und zerstörten ihren eigenen Lebensraum. Bis eines Tages ein Mann namens Eve die Idee hatte, ein Raumschiff zu bauen. Ein was? Ein großes Schiff, das nicht über das Meer fährt, sondern durch die Luft. Und zwar weit über den Himmel hinaus, bis ins Reich der Sterne. Eve nahm 144.000 Menschen auf seine Reise mit und Eizellen von allen Tierarten, um anderswo eine vollständige irdische Fauna wieder zu erschaffen. Hier? Aha, hier. Also baute Eve eine Art riesiges fliegendes Schiff. Und Elisabeth sollte es steuern. Doch die ganze Welt war gegen sie. Warum? Aus Neid. Die Menschen waren neidisch, aber zugleich waren sie selbstzerstörerisch. Und sie wollten nicht, dass irgendjemand ihrer Selbstzerstörung entkam. Letzte Hoffnung, so hieß das Projekt. Die Reise dauerte mehr als 1200 Jahre und am Ende waren von den 144.000 Passagieren nur noch 5 übrig. Und du warst einer davon? Ja, aber unter uns 5 war nur eine Frau. Sie hieß Elith. Also landeten Elith und ich als Erste und als Einziger auf diesem Planeten im hintersten Winkel des Universums. Und dort lebten wir dann zusammen. Also ist Lilith meine Mutter? Nein. Leider hatten Elith und ich kein Kind. Aber wie bin ich dann auf die Welt gekommen? Wenn ich dir das erzähle, glaubst du mir bestimmt nicht. Du bist aus einem meiner Knochen entstanden. Genau genommen aus einer Rippe. Naja, den Rest kennst du. Im Labor habe ich aus den befruchteten Eiern aus Eves Reserve weitere Tiere entstehen lassen. Und du hast mir dabei geholfen. Und was ist aus der alten Erde geworden? Adrians Blick verlor sich in der Ferne. Seit mehreren Tagen betrachtete er immer wieder die Himmelskarte am Ende des Buches. Der neue Planet. Eine Gebrauchsanweisung. Sie lag im Sternbild des großen Bären. Später wirst du vielleicht mal Kinder haben. Wir werden vielleicht Kinder haben. Ja und? Es ist sehr wichtig, dass du ihnen alles erzählst. So wie ich es dir erzählt habe. Damit sie die Erinnerung an die Vergangenheit bewahren und wenigstens einen Teil des Wissens, das durch alle Zeiten weitergegeben wurde, bis zu dir. Das ist deine einzige Pflicht. Gib das Wissen weiter. Vielleicht ist das Ganze ein ewiger Kreislauf. Vielleicht gab es in der Vergangenheit schon 100 Erden und 100 Sternschmetterlinge mit Überlebenden der Menschheit. Und vielleicht wird es in der Zukunft noch weitere 100 Erden geben. Und jedes Mal vergessen die Kinder der Überlebenden, woher sie kommen, und glauben, ihre Erde wäre die einzige. Sie werden es nicht vergessen, wenn du es ihnen erzählst. Denn auch wenn sie irgendwann alles andere vergessen haben, die Geschichten bleiben. Aber wenn ich es ihnen erzähle, werden sie glauben, es wäre ihre nahe Zukunft. Dabei ist es ihre ferne Vergangenheit. Trotzdem muss es ein Ende haben. Unsere Vorfahren sind von ihrer Erde geflüchtet, um auf einer anderen Erde eine neue Menschheit zu gründen. Und wir müssen alles tun, was in unserer Macht steht, damit sich das Ganze nicht wiederholt. Warum? Weil man nicht ewig flüchten kann. Der Sternenschmetterling. Zweiter und letzter Teil von Bernard Werber.